Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann. Bearbeitung Leonhard Koppelmann, Hermann Kretschmer, Manfred Hess. Musik Hermann Kretschmer. Regie Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil. O hoher Geist, o Musen, steht mir bei. Erinnerung, die du schriebst, was ich gesehen. Jetzt zeige du, ob Adel in dir sei. Dante, Inferno. Zweiter Gesang. Es war eine stille Lage abseits der Geschäftsgegend von Kaisersaschern, der Marktstraße, der Grieskrämerzeile, in einer winkligen Gasse ohne Trottoir nahe dem Dom, in der Nikolaus Leverkühns Haus sich als das stattlichste hervortat. Dreistöckig, die Räume des abgesetzten und erkerförmig ausgebauten Daches nicht mitgezählt, war es ein Bürgerhaus aus dem 16. Jahrhundert, das schon dem Großvater des Besitzers gehört hatte. Nikolaus, ein Witwer, hatte bis zu Adrians Eintritt das Haus allein mit einer alteingesessenen Wirtschafterin, Frau Butze, einer Magd und einem jungen Italiener aus Brescia namens Luca Cimabue bewohnt, der sein Geschäftsgehilfe und Schüler im Geigenbau war. Denn Oheim Leverkühn war auch ein Geigenmacher. Mein Vater glaubte wohl, dass es den Kinderlosen gefreut hatte, ein junges, verwandtes Blut in sein viel zu geräumiges Haus aufzunehmen. Auch habe ich gehört, dass er dem Bruder auf Buchel wohl für das Schulgeld aufkommen lässt, für Losament und Verpflegung aber nichts nimmt. Dass Luca Cimabue, dieser junge Welsche, den Weg nach Kaisersaschern zu Adrians Onkel gefunden hatte, hätte Wunder nehmen können. Aber es deutet auf die geschäftlichen Verbindungen hin, die Nikolaus Leverkühn nach allen Seiten, nicht nur nach deutschen Zentren des Instrumentenbaues wie Mainz, Braunschweig, Leipzig, Barmen, sondern auch zu Firmen des Auslandes, nach London, Lyon, Bologna, sogar nach New York unterhält. Von überall dort her bezieht er seine sinfonische Ware, von der ein nicht nur der Qualität nach erstklassiges, sondern auch zuverlässig vollständiges, das nicht allerwärts gleich greifbare, mitumfassendes Repertorium zu unterhalten, er in dem Rufe steht. Das Magazin in den Räumen des Halbgeschosses, aus denen oft in den verschiedensten Klangfarben ein solches durch die Oktaven laufendes Probieren erscholl, bot einen herrlichen, lockenden, ich möchte sagen kulturell bezaubernden Anblick, der die akustische Fantasie zu einem gewissen inneren Brausen aufregte. Mit Ausnahme des Klaviers, das Adrians Pflegevater der Spezialindustrie überließ, war dort alles ausgebreitet, was da klingt und singt, was näselt, schmettert, brummt, rasselt und dröhnt. Und übrigens war auch das Tasteninstrument in Gestalt des lieblichen Glockenklaviers, der Celeste, immer vertreten. Es hängen da hinter Glas die reizenden Geigen, das gesangreiche Cello, die sechsseitige Viola da Gamba, wie die Bratsche und das andere Geschwister der Geige, die Viola Alta, immer zu finden, wie denn auch meine eigene Viola d'Amore, das Violone, die Riesengeige, der schwer bewegliche Kontrabass, dem man den verschleierten Zauber seiner Flageolett-Töne nicht zutrauen sollte. Sein Gegenstück unter den Holzblasinstrumenten ist vorhanden, das Kontrafagott. Das Heer der Schalmeien als bukolische Oboe, als englisches Horn, dazu die Querflöte nebst ihrer schrillen Verwandten der Piccoloflöte. und nun erst der schimmernde Chor der Blechinstrumente von der schmucken Trompete über den Liebling der Romantik, das verwickelte Ventilhorn, die schlanke und mächtige Zugposaune und das Cornett à Piston bis zu der gründenden Schwere der großen Basstuba. Selbst ein paar schön gewundener, gleich Stierhörnern nach rechts und links gedrehter bronzener Luren. Man sehe all diese ernsthafte Lustbarkeit überragt von der goldenen Prachtarchitektur der erratischen Pedalharfe, und man wird die magische Anziehungskraft begreifen, die des Oheims Handelsräume, dies Paradies schweigenden, aber in 100 Formen sich ankündigenden Wohllauts auf uns Knaben ausübte. Auf uns? Nein, ich tue besser, nur von mir zu sprechen, meiner Verzauberung, meinem Genuss. Ich wagte kaum, meinen Freund mit einzubeziehen. Adrian bewahrte einen fast achselzuckenden Gleichmut vor all der Herrlichkeit und beantwortete meine bewundernden Exklamationen meist nur mit einem kurzen Lachen und einem... Ja, hübsch, was die Menschen sich ausdenken. Oder einem... Drolliges Zeug. Netter, das zu verkaufen als Zuckerhüte. Zwar waren wir flüchtig schon mit Kammermusik in Berührung gekommen, 8- bis 14-tägig wurde sie bei Adrians Onkel, nur gelegentlich in meiner Gegenwart und keineswegs immer in seiner geübt. Es fanden sich dazu unser Domorganist, Herr Wendel Kretschmar, ein Stotterer, der nur wenig später Adrians Lehrer werden sollte, ferner der Singemeister des Bonifatius-Gymnasiums ein und mit ihnen exekutierte der Oheim ausgewählte Quartette von Haydn und Mozart, wobei er selber die Primgeige, Luca Cimabue die zweite, Herr Kretschmar das Cello und der Gesangslehrer die Bratsche spielte. Es waren das Herrenunterhaltungen, bei denen man sein Bierglas neben sich am Boden stehen, wohl auch die Zigarre im Munde hatte und die durch öfteres Zwischenreden, Aufklopfen des Bogens und Rückwärtszählen der Takte unterbrochen wurden, wenn man, fast immer durch die Schuld des Singemeisters, auseinandergekommen war. Ein wirkliches Konzert, ein Symphonieorchester, hatten wir nie gehört. Was ich eigentlich sagen will, ist, Adrian verbarg sich dahinter, verbarg sich vor der Musik. Lange hat dieser Mensch sich vor seinem Schicksal verborgen. Übrigens dachte noch lange niemand daran, Adrians junge Person mit der Musik in irgendwelche Gedankenverbindungen zu bringen. Die Idee, er sei zum Gelehrten bestimmt, saß fest in allen Köpfen und erfuhr fortwährende Bekräftigungen durch seine glänzenden Leistungen als Gymnasiast, seinen Primusstand. Ich durfte mich einen guten Schüler nennen, während er bei jeder Gelegenheit merken ließ: Ach, wie gleichgültig und sozusagen nebensächlich ist mir das ganze Schulwesen. Dies ängstigte mich oft, weil ich mich fragte, was ihm denn also nicht gleichgültig und nicht nebensächlich sei. Ich will eine Ausnahme zulassen an der Regel ironischer Geringschätzung, die er den Gaben und Ansprüchen der Schule entgegenbrachte. Es war sein augenscheinliches Interesse an einer Disziplin, in der ich mich wenig hervortat, der Mathematik. Es nimmt ja die Mathese, Zeitblom, als angewandte Logik, die sich dennoch im Rein- und Hochabstrakten hält, eine eigentümliche Mittelstellung zwischen den humanistischen und den realistischen Wissenschaften ein. Und aus den Erläuterungen, die Adrian mir gesprächsweise von dem Vergnügen gab, das sie ihm bereitete, ging hervor, dass er diese Zwischenstellung zugleich als erhöht, dominierend, universell empfand. Die Mathese, Zeitblom, ist das Wahre. Es war eine Herzensfreude, ihn etwas als das Wahre bezeichnen zu hören. Du bist ein Bärenhäuter, das nicht zu mögen, sagte er damals zu mir. Ordnungsbeziehungen anzuschauen ist doch schließlich das Beste. Die Ordnung ist alles. Römer 13. Was von Gott ist, das ist geordnet. Er errötete und ich sah ihn groß an. Es stellte sich heraus, dass er religiös war. Bei ihm musste alles sich erst herausstellen. Bei allem musste man ihn betreffen, überraschen, ertappen, ihm hinter die Briefe kommen. Dann errötete er, während man selbst sich hätte vor den Kopf schlagen mögen, weil man das nicht längst gesehen. »Musik« Eine andere Entdeckung, um nicht zu sagen Entlarvung, war dieser bereits vorausgegangen. Es war die seiner autodidaktischen und heimlichen Auskundschaftung der Klaviatur, der Akkordik, der Windrose der Tonarten, des Quintenzirkels. Und dass er ohne Notenkenntnis, ohne Fingersatz diese harmonischen Funde zu allerlei Modulationsübungen und zum Aufbau rhythmisch recht unbestimmter melodischer Gebilde benutzte. Als ich's entdeckte, war er im 15. Was treibst du da? Er ließ die Bälge ruhen, nahm die Hände vom Manuale und errötete lachend. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich langweilte mich. Wenn ich mich langweile, bastle und stümpere ich hier zuweilen herum. Der alte Drehkasten steht so verlassen, hat aber bei aller Demut das Ganze in sich. Schau, es ist kurios. Das heißt, natürlich ist nichts Kurioses daran, aber wenn man es selber zum ersten Mal so ausmacht, ist es kurios. Wie das alles zusammenhängt und im Kreise herumführt. Und er ließ einen Akkord ertönen. Lauter schwarze Tasten. Fis, Eis, Cis, fügte ein E hinzu und demaskierte dadurch den Akkord, der wie Fis-Dur ausgesehen hatte, als zu H-Dur gehörig, nämlich als dessen fünfte oder Dominantstufe. So ein Zusammenklang hat an sich keine Tonart. Alles ist Beziehung. Und die Beziehung bildet den Kreis. Und so kam er in die mit Verminderungszeichen versehenen Tonarten, indem er mir demonstrierte, dass man auf einem jeden der 12 Töne der chromatischen Leiter eine eigene Dur- oder Mollskala errichten könne. Übrigens sind das alte Geschichten. Es ist länger her, dass mir das auffiel. Pass auf, wie man es feiner macht. Und er fing an, mir Modulationen zwischen entlegeneren Tonarten zu zeigen, unter Ausnutzung der sogenannten Terzverwandtschaft der neapolitanischen Sext. Nicht, dass er diese Dinge zu nennen gewusst hätte, aber er wiederholte: Beziehung ist alles. Und willst du sie näher bei Namen nennen, so ist ihr Name Zweideutigkeit. Um dies Wort zu belegen, ließ er mich Akkordfolgen von schwebender Tonart hören. Weißt du, was ich finde? Dass Musik die Zweideutigkeit ist als System. Nimm den Ton oder den. Du kannst ihn so verstehen oder beziehungsweise auch so. Kannst ihn als erhöht auffassen von unten oder als vermindert von oben. Und kannst dir, wenn du schlau bist, den Doppelsinn beliebig zunutze machen. Kurz, im Prinzip erwies er sich als kundig der enharmonischen Verwechslung und nicht unkundig gewisser Tricks, wie man damit ausweicht und die Umdeutung zur Modulation benutzt. Warum war ich mehr als überrascht, nämlich bewegt und auch ein wenig erschrocken? Er hatte erhitzte Wangen, wie er sie bei Schulaufgaben niemals, auch bei der Algebra, nicht bekam. Bitte fantasiere mir noch etwas vor. Ich bat ihn zwar, mir doch noch etwas vorzufantasieren, spürte aber etwas wie Erleichterung, als er es mit einem »Unsinn, Unsinn« abschlug. »Es ist kurios.« Was für eine Erleichterung war das? Sie hätte mich lehren können, wie stolz ich auf seine allgemeine Gleichgültigkeit gewesen war, wie deutlich ich spürte, dass in seinem »Es ist kurios« diese Gleichgültigkeit zur Maske wurde. Ich ahnte eine keimende Leidenschaft, eine Leidenschaft Adrians. Hätte ich mich freuen sollen? Stattdessen war es mir auf eine Weise beschämend und ängstlich. Eines Abends sagte sein Pflegevater zu ihm: »Nun, Neffe, was man da heute von dir hörte, darin hast du dich nicht zum ersten Mal geübt.« »Wie meinst du, Onkel Nico?« »Wenn dir nicht Unschuld vor, du musizierst ja.« Was für ein Ausdruck. Der hat schon für Dümmeres herhalten müssen. Wie du da so von F nach A-Dur kamst, das war ganz durchtrieben. Macht es dir Spaß? Ach, Onkel. Nun, offenbar. Ich will dir was sagen. Wir wollen doch die alte Kommode, die ohne dies niemand ansieht, zu dir hinauf ins Zimmer stellen. Da ist sie dir dann zur Hand, wann immer du Lust hast. Du bist furchtbar freundlich, Onkel, aber es ist gewiss der Mühe nicht wert. Die Mühe ist so gering, dass vielleicht das Vergnügen immer noch größer ist. Noch eins, Neffe. Du solltest Klavierstunden nehmen. Meinst du, Onkel Nico? Klavierstunden? Ich weiß nicht. Es klingt so nach höherer Tochter. Könnte ja höher sein und dabei nicht gerade Tochter. Wenn du zu Kretschmer gehst, wird es sowas sein. Er wird uns die Hosen nicht ausziehen dafür aus alter Freundschaft. Und du kriegst dein Fundament für deine Luftschlösser. Ich will mit ihm reden. Von nun an hatte Adrian zweimal die Woche Unterricht bei Wendel Kretschmer. Wendel Kretschmer, damals noch jung, war von deutsch-amerikanischen Eltern im Staate Pennsylvania gebürtig und hatte seine musikalische Ausbildung im Lande seiner Herkunft empfangen. Aber zeitig schon hatte es ihn in die alte Welt, von wo seine Großeltern einst ausgewandert und wo, wie seine eigenen, so auch die Wurzeln seiner Kunst lagen, zurückgezogen. Und er war im Zuge eines Wanderlebens, dessen Stationen und Aufenthalte selten länger als 1 bis 2 Jahre dauerten, als Organist zu uns nach Kaisersaschern gekommen. Von unscheinbarem Äußeren, ein untersetzter Mann mit Rundschädel, einem gestutzten Schnurrbärtchen und gern lachenden braunen Augen, von bald sinnendem, bald springendem Blick, hätte er für das geistige, kulturelle Leben von Kaisersaschern einen wahren Gewinn bedeuten können, wenn eben ein solches Leben überhaupt vorhanden gewesen wäre. Immerhin zogen die frei zugänglichen nachmittäglichen Kirchenkonzerte eine ziemliche Menge an und Adrian und ich wohnten ihnen regelmäßig bei. Ein völliger Fehlschlag dagegen, wenigstens äußerlich gesehen, waren die Vorträge, die er im Saal der Gesellschaft für gemeinnützige Tätigkeit eine Saison hindurch unverdrossen abhielt und die er mit Erläuterungen am Klavier, dazu mit Kreidedemonstrationen auf der Staffeleitafel begleitete. Es kommt nicht so sehr auf das Interesse der anderen an, sondern auf das eigene. Also darauf, Interesse zu... erregen, was nur geschehen kann, dann aber auch mit Sicherheit geschieht, wenn man sich selbst für eine Sache von Grund aus interessiert. Oh. Und also, indem man davon spricht, schwerlich umhin kann, andere in dieses Interesse hineinzuziehen, sie damit anzustecken und so ein gar nicht vorhanden gewesenes, ein ungeahntes Interesse zu... kreieren, was viel besser lohnt, als einem schon bestehenden gefällig zu sein. Ein Misserfolg waren sie erstens, weil unsere Bevölkerung für Vorträge grundsätzlich nichts übrig hatte. Zweitens, weil seine Themen auch noch wenig populär, vielmehr kapriziös und ausgefallen waren. Und drittens, weil sein Stotterleiden das Zuhören zu einer aufregenden und klippenvollen Fahrt machte, beängstigend teils, teils zum Lachen reizend und geeignet, die Aufmerksamkeit von dem geistig Gebotenen völlig abzulenken und sie in ein ängstlich gespanntes Warten auf das nächste konvulsivische Festsitzen zu verwandeln. Es war ein besonders schwer und exemplarisch ausgebildetes Stottern, dem er unterlag. Tragisch, weil er ein Mann von großem, drängendem Gedankenreichtum war, der mitteilenden Rede leidenschaftlich zugetan. Auch glitt sein Schifflein streckenweise geschwind und tänzelnd, mit der unheimlichen Leichtigkeit, die das Leiden verleugnen und in Vergessenheit bringen möchte, auf den Wassern dahin. Aber unfehlbar von Zeit zu Zeit kam der Augenblick des Auffahrens, und auf die Folter gespannt mit rot anschwellendem Gesicht stand er da, sei es, dass ein Zischlaut ihn hemmte, den er mit in die Breite gezerrtem Munde, das Geräusch einer dampflassenden Lokomotive nachahmend aushielt, oder dass im Ringen mit einem Labiallaut seine Wangen sich aufblähten, seine Lippen sich im platzenden Schnellfeuer kurzer, lautloser Explosionen ergingen, oder endlich auch einfach, dass plötzlich seine Atmung in heillos hapernde Unordnung geriet und er trichterförmigen Mundes nach Luft schnappte, wie ein Fisch auf dem Trockenen, mit den gefeuchteten Augen dazu lachend, das ist wahr. Er selbst schien die Sache heiter zu nehmen, aber nicht für jedermann war das ein Trost, und im Grunde war es dem Publikum nicht zu verargen, dass es diese Vorlesungen mied. Worüber er sprach? Nun, der Mann war imstande, eine ganze Stunde der Frage zu widmen, warum Beethoven zu der Klaviersonate Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben habe. Jedoch lernten wir sie durch diese Veranstaltung eben kennen, und zwar sehr genau, da Kretschmer sie vortrefflich zu Gehör brachte. Beethoven hat seinem Famulus auf die Frage geantwortet, warum er auf einen dritten, mit dem ersten korrespondierenden Satz hier verzichtet habe, dass er keine Zeit gehabt und darum lieber den zweiten etwas länger ausgedehnt habe. Keine Zeit! Und mit Gelassenheit hat er es auch noch geäußert. Die in solcher Antwort liegende Geringschätzung des Fragers sei offenbar nicht bemerkt worden, aber sie sei gerechtfertigt durch die Frage. Und nun schilderte der Redner Beethovens Zustand um das Jahr 1820. Beethovens Gehör, von einer unhemmbaren Auszehrung befallen, war schon in fortschreitender Verödung begriffen gewesen. Und es hatte sich bereits herausgestellt, dass er Aufführungen der eigenen Werke zu leiten fortan nicht mehr imstande war. Damals gewann das Gerücht, der berühmte Autor sei völlig ausgeschrieben, seine Produktionskraft erschöpft immer mehr an Boden, weil nämlich seit einigen Jahren schon kein Werk von Bedeutung, das seinen Namen trug, mehr auf den Markt gekommen war. Allein im Spätherbst von Mödling, wo er den Sommer verbracht, nach Wien zurückgekehrt, hat der Meister sich niedergesetzt und jene drei Kompositionen für das Pianoforte sozusagen, ohne nur einmal vom Notenpapier aufzusehen, in einem Zuge niedergeschrieben. Sprechen wir über die Sonate in C-Moll, die als in sich gerundetes und seelisch geordnetes Werk zu verstehen freilich nicht leicht ist und der zeitgenössischen Kritik wie auch den Freunden eine harte ästhetische Nuss zu knacken gegeben hat. Diese Freunde haben bei den Werken der letzten Periode schweren Herzens vor einem Prozess der Auflösung, der Entfremdung, des Entsteigens ins nicht mehr Heimatliche und Geheure, vor einem Plus-Ultra eben gestanden, worin sie nichts anderes mehr als einen Exzess an Grübelei und Spekulation, ein Übermaß an Minutiosität und musikalischer Wissenschaftlichkeit zu erblicken vermocht haben. Angewandt bisweilen auf einen so einfachen Stoff wie das Arietta-Thema des ungeheuren Variationensatzes, der den zweiten Teil der Sonate Opus 111 bildet. Ja, ebenso wie das Thema dieses Satzes sich in schwindelnden Höhen, die man jenseitig nennen mag oder abstrakt, sich verliert, ebenso hat Beethovens Künstlertum sich selbst überwachsen. Aus wohnlichen Regionen der Überlieferung ist es vor erschrocken nachblickenden Menschenaugen in Sphären des ganz und gar nur noch Persönlichen aufgestiegen, ein in Absolutheit schmerzlich isoliertes, durch die Ausgestorbenheit seines Gehörs auch noch vom Sinnlichen isoliertes Ich, der einsame Fürst eines Geisterreichs. So weit, so richtig, sagte Kretschmer. Und richtig doch auch wieder nur bedingungsweise und auf ungenügende Art. Denn mit der Idee des nur Persönlichen verbindet man diejenige der schrankenlosen Subjektivität und des radikalen harmonischen Ausdruckswillens im Gegensatz zur polyphonischen Objektivität. Er wünschte, wir möchten uns den Unterschied einprägen. Harmonische Subjektivität, polyphonische Sachlichkeit. Und diese Gleichung, dieser Gegensatz wollen hier, wie beim meisterlichen Spätwerk überhaupt, nicht stimmen. Tatsächlich ist Beethoven in seiner Mittelzeit weit subjektivistischer, um nicht zu sagen weit persönlicher gewesen als zuletzt. Weit mehr ist er damals bedacht gewesen, alles Konventionelle, Formel- und Floskelhafte, wovon die Musik ja voll ist, vom persönlichen Ausdruck verzehren zu lassen. Das Verhältnis des späten Beethoven, etwa in den 5 letzten Klaviersonaten, zum Konventionellen, sei bei aller Einmaligkeit und selbst Ungeheuerlichkeit der Formensprache ein ganz anderes, viel lässlicheres und geneigteres, so Kretschmar. Unberührt, unverwandelt vom Subjektiven, tritt die Konvention im Spätwerk öfters hervor. In einer Kahlheit oder, man mag sagen, Ausgeblasenheit, Ich-Verlassenheit, welche nun wieder schaurig majestätischer wirkt als jedes persönliche Wagnis. In diesen Gebilden gehen das Subjektive und die Konvention ein neues Verhältnis ein, ein Verhältnis bestimmt vom... Bei diesem Wort stotterte Kretschmar heftig. Festhängend am Anfangslaut vollführte seine Zunge am Gaumen eine Art von Maschinengewehrfeuer, wobei Kiefer und Kinn mitwirbelten, ehe sie Ruhestand fanden in dem Vokal, der das Gemeinte erraten ließ. Als aber das Wort erkannt war, schien es nicht recht danach angetan, dass man es ihm abnähme, es ihm, wie man sonst zuweilen tat, jovial und hilfreich zuriefe. Er musste es selbst zustande bringen. Tode. Und er tat es. Wo Größe und Tod zusammentreten, da entsteht eine der Konvention geneigte Sachlichkeit, die an Souveränität den herrischsten Subjektivismus hinter sich lässt. Weil darin das nur Persönliche sich noch einmal selbst überwächst, indem es ins Mythische, Kollektive, groß und geisterhaft eintritt. Er fragte nicht, ob wir das verstünden, und auch wir fragten uns nicht danach. Wenn er meinte, die Hauptsache sei, dass wir es hörten, so teilten wir vollkommen diese Ansicht. In diesem Lichte haben wir im Besonderen die Sonate Opus 111 zu betrachten. Und dann setzte er sich und spielte uns aus dem Kopf die ganze Komposition. Schließlich legte er die Hände in den Schoß, ruhte einen Augenblick aus. Jetzt kommt's. Das Arietta-Thema ist ja sogleich auf dem Plan und spricht sich in 16 Takten aus, auf ein Motiv reduzierbar, das am Schluss seiner ersten Hälfte einem kurzen, seelenvollen Rufe gleich hervortritt. 3 Töne nur, eine Achtel, eine Sechzehntel und eine punktierte Viertelnote. Nicht anders skandiert als etwa Himmelsblau oder Liebesleid oder Leb mir wohl oder Der mal einst oder Wiesengrund. Und das ist alles. Kretschmar spielte uns mit arbeitenden Händen all diese ungeheuren Wandlungen, indem er aufs Heftigste mitsang. Leb mir wohl, Der mal einst. Die Trillerketten, die Fiorituren und Kadenzen, hören, sie, die, Stehengelassene. Konvention, da, wird, die, Sprache nicht, mehr von der Floskel, gereinigt, sondern die Floskel vom Schein ihrer subjektiven Beherrschtheit. Der Schein der Kunst wird abgeworfen. Zuletzt wirft immer die Kunst den Schein der Kunst ab. Dim da da. Bitte zu hören wie hier. Dim da da. Die Melodie vom Fugengewicht der Akkorde überwogen wird. Sie wird statisch. Sie wird monoton. Die Akkorde machen es. Dim, da, da. Bitte nun Acht zu geben. Dim, da, da. Was hier passiert? Es war außerordentlich schwer, zugleich auf sein Geschrei und auf die hochverwickelte Musik zu hören, in die er es mischte. Das Charakteristikum des Satzes ist ja das weite Auseinander von Bass und Diskant, von rechter und linker Hand. Und noch viel geschieht, bevor es zu Ende geht. Wenn es aber zu Ende geht, und indem es zu Ende geht, begibt sich etwas nach so viel Ingrimm, Persistenz, Versessenheit und Verstiegenheit in seiner Milde und Güte völlig Unerwartetes und Ergreifendes, mit dem vielerfahrenen Motiv, das Abschied nimmt und dabei selbst ganz und gar Abschied zu einem Ruf und Winken des Abschieds wird. Mit diesem DGG geht eine leichte Veränderung vor. Es erfährt eine kleine melodische Erweiterung. Nach einem anlautenden C nimmt es vor dem D ein Cis auf, sodass es nun nicht mehr himmelsblau oder Wiesengrund, sondern O du himmelsblau, grüner Wiesengrund, leb mir ewig wohl, skandiert. Und dieses hinzukommende Cis ist die rührendste, tröstlichste, wehmütig versöhnlichste Handlung von der Welt. Es ist wie ein schmerzlich liebevolles Streichen über das Haar, über die Wange. Es segnet das Objekt, die furchtbar umgetriebene Formung mit überwältigender Vermenschlichung, legt sie dem Hörer zum Abschied, zum ewigen Abschied, so sanft ans Herz, dass ihm die Augen übergehen. Nun vergiss der Qual, heißt es. Groß war Gott in uns. Alles war nur Traum. Bleib mir hold gesinnt. Schnelle, harte Triolen eilen zu einer beliebigen Schlusswendung, mit der auch manch anderes Stück sich endigen könnte. Kretschmar kehrte danach gar nicht mehr vom Pianino zum Rednerpult zurück. Er blieb uns zugewandt auf seinem Drehsessel sitzen, in der gleichen Haltung wie wir, vorgebeugt, die Hände zwischen den Knien, und führte so mit wenigen Worten seinen Vortrag zu Ende. Warum also hat Beethoven zu Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben? Sie brauchen das Stück nur selber zu hören, um sich diese Frage selbst beantworten zu können. Ein dritter Satz? Ein neues Anheben? Nach diesem Abschied? Ein Wiederkommen nach dieser Trennung? Unmöglich. Und wenn ich sage, die Sonate, so meine ich nicht diese nur, sondern die Sonate überhaupt, als Gattung, als überlieferte Kunstform. Sie selber ist hier zu Ende, ans Ende geführt. Sie hat ihr Schicksal erfüllt, ihr Ziel erreicht, über das hinaus es nicht geht. Sie hebt und löst sich auf. Sie nimmt Abschied. Das Abschiedswinken des vom Cis melodisch getrösteten DGG-Motivs. Es ist ein Abschied auch dieses Sinnes. Ein Abschied groß wie das Stück. Der Abschied von der Sonate. Damit ging Kretschmar, von dünnem, aber anhaltendem Beifall begleitet, und wir gingen auch, nicht wenig nachdenklich, von Neuigkeiten beschwert. Die meisten, wie das zu sein pflegt, sangen beim Aufnehmen der Mäntel und Hüte und beim Verlassen des Hauses die Einprägung des Abends, das Thema bildende Motiv des zweiten Satzes in seiner ursprünglichen und in seiner abschiednehmenden Gestalt, benommen vor sich hin. Und noch längere Zeit hörte man aus entfernteren Gassen, in die die Zuhörer sich zerstreuten, nächtlich stillen und widerhallenden Gassen der Kleinstadt, ihren Gesang echohaft herüberschallen. Es war nicht das letzte Mal, dass wir den Stotterer über Beethoven gehört hatten. Beethoven also? So hörten wir bald darauf. Hat in dem Ruf gestanden, keine Fuge schreiben zu können. Und nun fragt es sich, wie weit diese boshafte Nachrede die Wahrheit trifft. Gar nicht. Nehmen wir doch die große Fugenouvertüre Opus 124 oder die majestätischen Fugen im Gloria und Credo der Missa Solemnis zum Beweise endlich, dass auch im Kampfe mit diesem Engel der große Ringer Sieger geblieben ist. Mag er auch gleichsam aus der Hüfte lahmend daraus hervorgegangen sein. Kretschmer erzählte uns eine schauerliche Geschichte, die uns von der heiligen Schwere dieses Kampfes und von der Person des heimgesuchten Schöpfers ein ungeheuerlich unauslöschliches Bild einprägte. Es war im Hochsommer 1819 gewesen. Es war damals, dass zwei Freunde und Adepten ihn eines Nachmittags dort aufgesucht und schon beim Eintritt ins Haus Erschreckendes erfahren hatten. Am selben Morgen nämlich waren die beiden Mägde des Meisters auf und davon gegangen. Da ist die Nacht zuvor, gegen 1 Uhr, einen wilden, das ganze Haus aus dem Schlummer reißenden Auftritt gegeben hatte. Der Herr hatte gewerkt, den Abend bis tief in die Nacht, am Credo mit der Fuge, und nicht des Abendessens gedenken wollen, das auf dem Herde stand, bei welchem die immer vergebens wartenden Dienerinnen, von der Natur überwältigt, endlich eingeschlafen waren. Als nun der Meister zwischen der 12. und 1. Stunde zu essen verlangt, hatte er die Mägde denn also schlafend, die Speisen aber verdorrt und verkohlt gefunden und war darüber in den allerheftigsten, das nächtliche Haus umso weniger schonenden Zorn ausgebrochen, als er selbst seine Lautheit nicht hörte. »Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?« hatte er immer wieder gedonnert. Es waren aber der Stunden 5, 6 gewesen und die gekränkten Mädchen hatten bei Tagesgrauen das Weite gesucht, einen so ungebärdigen Herrn sich selbst überlassend, der denn also heute kein Mittagessen gehabt, seit vorigen Mittag überhaupt nichts genossen hatte. Stattdessen arbeitete er drinnen in seinem Zimmer, am Credo mit der Fuge. Die Jünger hörten es durch die verschlossene Tür, wie er arbeitete. Der Taube sang, heulte und stampfte über dem Credo. Es war so schaurig ergreifend zu hören, dass den an der Tür Lauschenden das Blut in den Adern gefror. Da sie sich aber eben in tiefer Scheu hatten entfernen wollen, war jäh die Tür aufgegangen und Beethoven hatte in ihrem Rahmen gestanden. Welchen Ansehens, des Schrecklichsten! In verwahrloster Kleidung, die Gesichtszüge so verstört, dass es Angst einflößte, die lauschenden Augen voll wirrer Abwesenheit, hatte er sie angestarrt und den Eindruck gemacht, als komme er aus einem Kampf auf Leben und Tod mit allen feindlichen Geistern des Kontrapunkts. Er hatte Ungereimtes gestammelt zunächst und war dann in klagendes Schelten ausgebrochen über die saubere Wirtschaft bei ihm, dass alles davongelaufen, dass man ihn hungern lasse. Sie hatten ihn zu besänftigen gesucht, der eine war ihm bei der Toilette behilflich gewesen, der andere gelaufen, im Wirtshaus eine restaurierende Mahlzeit bereitzustellen. Erst 3 Jahre später war die Messe fertig geworden. Wir kannten sie nicht, wir hörten eben nur von ihr. Aber wer wollte leugnen, dass es bildend sein kann, von unbekannter Größe auch nur zu hören? Auch das Monstrum aller Quartettmusik, auf das Kretschmer danach zu sprechen kam, kannten wir nicht, da es viel zu schwer war, als dass man sich bei Nikolaus Leverkühn hätte daran wagen können. Und doch hörten wir Kretschmer unter Herzklopfen darüber sprechen. Es ist ein furchtbares Stück gewesen für das gesunde Gehörorgan der Zeit, das sich sträubte zu hören, was der Autor nicht hören musste, sondern nur im Lautlosen auszusinnen sich erkühnt hatte. Nämlich ein wildes Handgemenge ins höchste und tiefste verirrter, völlig verschieden figurierter, einander durch irregulären Übergang unter teuflischen Dissonanzen durchkreuzender Instrumentalstimmen, bei dem die Ausübenden ihrer selbst und der ganzen Sache nicht sicher, auch wohl nicht ganz rein gegriffen und so die babylonische Verwirrung vollendet hatten. Ich will auch kühn sein und mir den Mund verbrennen, indem ich behaupte, dass etwas wie Hass und Vergewaltigung in dieser Art die Fuge zu traktieren erkennbar ist. Ein durch und durch schwieriges und problematisches Verhältnis zu dieser Kunstform, das sich denn auch in dem Verhältnis oder Unverhältnis des großen Mannes zu einem, nach der Meinung mancher noch viel größeren, zu Johann Sebastian Bach wiedergespiegelt hat. Bach sei damals dem Gedächtnis der Zeit überhaupt fast abhanden gekommen gewesen. Und in Wien habe man von der protestantischen Musik noch besonders nichts wissen wollen. Für Beethoven sei Händel der König der Könige gewesen. Was er von Bach besessen, sei sehr wenig gewesen. Ein paar Motetten, das wohltemperierte Klavier, eine Toccata und noch dies und das in einem Bande zusammengefasst. In diesem Bande nun hat ein von fremder Hand geschriebener Zettel gelegen mit dem Diktum: Man kann die Stärke eines Musikkenners nicht besser prüfen, als wenn man zu erfahren sucht, wie weit er in der Schätzung der Bachschen Werke gekommen. Zu beiden Seiten dieses Textes aber hat der Besitzer mit der dicksten Notenfeder je ein emphatisches, ein grimmiges Fragezeichen hingemalt. Dies alles ist sehr interessant und auch paradox, da man wohl sagen kann, dass, wenn Bach jener Zeit vertrauter gewesen wäre, die beethovensche Muse einen leichteren Weg zum Verständnis der Mitwelt gehabt hätte. Es verhält aber die Sache sich folgendermaßen. Die Fuge gehört ihrem Geiste nach einem liturgischen Zeitalter der Musik an, dem Beethoven schon ferngestanden hat. Er ist der Großmeister einer profanen Epoche der Musik gewesen, in der diese Kunst sich vom Kultischen ins Kulturelle emanzipiert hat. Das ist aber eine wahrscheinlich immer nur zeitweilige und niemals restlose Emanzipation. Die für den Konzertsaal geschriebenen Messen des 19. Jahrhunderts, die Symphonien Bruckners, die geistliche Musik von Brahms und von Wagner, zumindest der Parsifal, lassen die alte, niemals völlig gelöste Bindung an das Kultische klar erkennen. Und was Beethoven betrifft, so hat er in dem Wunsch, die Missa Solemnis möchte von einem Berliner Chorverein aufgeführt werden, an dessen Leiter geschrieben, das Werk könne sehr wohl durchweg a cappella gegeben werden. Ohne dies komme ein Stück ganz ohne Instrumentalbegleitung, das Kyrie nämlich, darin vor. Und er für sein Teil, so hatte er hinzugefügt, sei der Meinung, dass gerade dieser Stil als der einzig wahre Kirchenstil zu betrachten sei. Auf jeden Fall hat aus seinen Worten das nie erlöschende Heimverlangen der befreiten Musik nach ihren kultisch gebundenen Ursprüngen gesprochen. Und seine gewaltige Bemühung um die Fuge ist das Ringen eines großen Dynamikers und Emotionalisten um die kunstreich kühle Satzform gewesen, welche in einem strengen und hochabstrakten, von der Zahl dem klingenden Zeitverhältnis beherrschten, jenseits der Leidenschaften, auf den Knien Gott, den Ordner des bahnenreichen Kosmos, gepriesen habe. Das war Kretschmer über Beethoven und die Fuge. Er war ein geistreicher Mann, das zeigte sich in der erregenden, gedankenzeugenden Wirkung seiner Worte auf ein hochbegabtes Jünglingsgemüt wie das Adri Leverkühns. Was mir hauptsächlich impressioniert, ist Kretschmers Unterscheidung zwischen kultischen und kulturellen Epochen und seine Äußerung, dass die Säkularisierung der Kunst, ihre Trennung vom Gottesdienst, einen nur oberflächlichen und episodischen Charakter trägt. Der Obersekundaner zeigte sich ergriffen von dem Gedanken, den der Vortragende gar nicht ausgesprochen, aber in ihm entzündet hatte. Dass die Trennung der Kunst vom liturgischen Ganzen, ihre Befreiung und Erhöhung ins einsam Persönliche und kulturell Selbstzweckhafte, sie mit einer bezuglosen Feierlichkeit, einem absoluten Ernst, einem Leidenspathos belastet hat, das in Beethovens schreckhafter Erscheinung im Türrahmen zum Bilde wird. Und dass nicht ihr bleibendes Schicksal, ihre immerwährende Seelenverfassung zu sein braucht. Man höre den jungen Menschen, noch fast ohne praktisch reale Erfahrung auf dem Gebiete der Kunst, fantasierte er im Leeren und mit altklugen Worten von der wahrscheinlich bevorstehenden Wiederzurückführung ihrer heutigen Rolle auf eine bescheidenere, glücklichere im Dienst eines höheren Verbandes. Dabei braucht es nicht gerade wie einst die Kirche zu sein, aber... Was er denn sein sollte, wusste er nicht zu sagen. Aber sicher ist die Kulturidee nur eine geschichtlich transitorische Erscheinung, die sich auch wieder in anderem verlieren kann. Ihr gehört nicht notwendig die Zukunft. Diesen Gedanken hatte er entschieden aus Kretschmers Vortrag ausgesondert. Aber die Alternative, Adrian, warf ich ihm ein, zur Kultur ist die Barbarei. Erlaube mir, sagte er. Die Barbarei ist das Gegenteil der Kultur, doch nur innerhalb der Gedankenordnung, die diese uns an die Hand gibt. Außer dieser Gedankenordnung mag das Gegenteil ganz etwas anderes oder überhaupt kein Gegenteil sein. Ein andermal äußerte er, für ein Kulturzeitalter scheint mir eine Spur zu viel die Rede zu sein von Kultur in dem unsrigen, meinst du nicht? Ich möchte wissen, ob Epochen, die Kultur besaßen, das Wort überhaupt gekannt, gebraucht, im Munde geführt haben. Naivität, Unbewusstheit, Selbstverständlichkeit scheint mir das erste Kriterium der Verfassung, der wir diesen Namen geben. Was uns abgeht, ist eben dies, Naivität. Und dieser Mangel, wenn man von einem solchen sprechen darf, schützt uns vor mancher farbigen Barbarei, die sich mit Kultur, mit sehr hoher Kultur sogar durchaus vertrug. Ich will sagen, unsere Stufe ist die der Gesittung. Ein sehr lobenswerter Zustand, ohne Zweifel, aber keinem Zweifel unterliegt es auch wohl, dass wir sehr viel barbarischer werden müssten, um der Kultur wieder fähig zu sein. Technik und Komfort. Damit redet man von Kultur, aber man hat sie nicht. Willst du mich hindern, in der homophon-melodischen Verfassung unserer Musik einen Zustand musikalischer Gesittung zu sehen? Im Gegensatz zur alten kontrapunktisch-polyphonen Kultur? In solchen Reden, mit denen er mich neckte und irritierte, war vieles bloß nachgesprochen. Aber er hatte eine Art der Aneignung und persönlichen Reproduktion des Aufgegriffenen, die seinem Nachsprechen, wenn nicht alles knabenhaft Unselbstständige, so doch alles Ridiküle nahm. Viel kommentierte er auch einen Vortrag Kretschmers, der »Die Musik und das Auge« hieß, ebenfalls eine Darbietung, die größeren Zulauf verdient hätte. Vielleicht ist es der tiefste Wunsch der Musik, überhaupt nicht gehört, noch selbst gesehen, noch auch gefühlt, sondern, wenn das möglich ist, in einem Jenseits der Sinne und sogar des Gemütes, im geistig Reinen vernommen und angeschaut zu werden. Ihre mächtigste sinnliche Verwirklichung findet sie als orchestrale Instrumentalmusik bei Wagner, wo sie denn durch das Ohr alle Sinne zu affizieren scheint und das Genussreich der Klänge mit denen der Farben und Düfte opiatisch verschmelzen lässt. Hier so recht ist sie die Büßerin in der Hülle des Zauberweibes. Es gäbe aber ein Instrument, das heißt ein musikalisches Verwirklichungsmittel, durch das die Musik zwar hörbar, aber auf eine halb unsinnliche, fast abstrakte und darum ihrer geistigen Natur eigentümlich gemäße Weise hörbar werde, und das sei das Klavier. Einem so dezidierten Instrumentalmusiker wie Berlioz ist es nicht zu verdenken, dass er schlecht auf ein Instrument zu sprechen gewesen ist, das den Ton weder aushalten noch an- und abschwellen lassen kann und es bei der Wiedergabe von Orchestermusik so bitter fehlen lässt. Durch Abstraktion ebnet es alles ein. Und da der orchestrale Einfall sehr oft der Einfall selber seine Substanz ist, so bleibt auf dem Klavier von Instrumentalmusik oft kaum etwas übrig. Es ist dann ein bloßes Erinnerungsmittel an Dinge, die man zuvor in ihrer Wirklichkeit erfahren haben muss. Und doch bedeutet diese Abstraktheit auch wieder einen hohen Adel. Den Adel der Musik selbst bedeutet sie. der in ihrer Geistigkeit besteht und wer dem Klavier lauscht und dem, was an großer Musik für das Klavier und nur für dieses geschrieben wurde, der hört und sieht die Musik gleichsam ohne sinnliches Medium oder durch das Minimum eines solchen in geistiger... Reinheit. Da sei ein Orchester Heros und gelernter Massenerschütterer gewesen, erzählte Kretschmar, ein Musiktheatraliker. Nun ja, also Richard Wagner. Der sei, als er im Alter einmal wieder die Hammerklaviersonate gehört habe, in eine selbstvergessene Begeisterung über diese reinen Spektren des Daseins, das war seine Kennzeichnung, ausgebrochen und habe auf Sächsisch gerufen, so etwas ist aber auch nur für Klavier zu denken, vor der Menge zu spielen, barer Unsinn. Was für eine Huldigung vor dem Klavier und seiner Musik durch einen ausgepichten Instrumentalzauberer. Das Klavier ist, recht gesehen, der direkte und souveräne Repräsentant der Musik selbst in ihrer Geistigkeit. Und darum muss man es erlernen. Aber Klavierunterricht sollte nicht oder nicht wesentlich und nicht zuerst und zuletzt Unterricht in einer speziellen Fertigkeit sein, sondern Unterricht in der Musik, rief eine Stimme aus dem winzigen Publikum, denn der Redner konnte mit diesem letzten und vorher so oft gebrauchten Wort durchaus nicht fertig werden, sondern blieb mummelnd an seinem Eröffnungslaute hängen. Allerdings, sagte Kretschmar befreit, trank einen Schluck Wasser und ging. Nun aber möge man es mir verzeihen, wenn ich ihn noch einmal auftreten lasse. Dennoch um eine vierte Lesung ist es mir zu tun, die Wendel Kretschmar uns bot, und eher in der Tat hätte ich eine oder die andere der vorigen beiseite lassen können, als diese, da, um auch hier von mir nicht zu reden, keine einen so tiefen Eindruck auf Adrian machte wie eben sie. Ich kann mich ihres Titels nicht mehr mit voller Genauigkeit entsinnen. Sie hieß »Das Elementare in der Musik« oder »Die Musik und das Elementare« oder »Die musikalischen Elemente« oder noch etwas anderes. Auf jeden Fall spielte die Idee des Elementaren, des Primitiven, des Uranfänglichen die entscheidende Rolle darin. Unter allen Künsten hat sich gerade die Musik niemals der frommen Neigung entschlagen, ihre anfänglichsten Zustände pietätvoll zu gedenken und sie feierlich beschwörend heraufzurufen, kurz ihre Elemente zu zelebrieren. Sie feiert damit ihre kosmische Gleichnishaftigkeit. Denn jene Elemente sind gleichsam die ersten und einfachsten Bausteine der Welt. Ein Parallelismus, den ein philosophierender Künstler jüngst vergangener Tage, es war wieder Wagner, von dem er sprach, sich klug zunutze gemacht hat, indem er die Grundelemente der Musik in seinem kosmogonischen Mythos vom Ring des Nibelungen sich mit denjenigen der Welt hat decken lassen. Bei ihm hat der Anfang aller Dinge seine Musik. Die Musik des Anfangs ist das und auch der Anfang der Musik. Der S-Dur-Dreiklang der strömenden Reinestiefe, die sieben Primitivakkorde, aus denen wie aus zyklopischen Quadern von Urgestein die Burg der Götter sich aufbaut. Geistreich in großem Stil hat er den Mythos der Musik zugleich mit demjenigen der Welt gegeben, hat, indem er die Musik an die Dinge band und diese in Musik sich aussprechen ließ, einen Apparat sinniger Simultanität geschaffen. Um für die Naturreinheit, die lautere Erst- und Einmaligkeit dieser Hervorbringung sich empfänglich zu erweisen, muss das Herz, wie es in der Schrift heißet, mit Besemen gekehret. Es muss jener Verfassung vollkommener Leere und Bereitschaft fähig sein, den die mystische Vorschrift zur Bedingung macht für den Empfang Gottes. Um und er gedachte Anton Bruckners, der es geliebt habe, sich an der Orgel oder am Klavier durch das einfache Aneinanderreihen von drei Klängen zu erquicken. Gibt es denn etwas Innigeres, Herrlicheres als eine solche Folge bloßer drei Klänge? Hat Bruckner gerufen. Ist es nicht wie ein reinigendes Seelenbad? Kretschmar ging weiter. Er sprach von den vorkulturellen Zuständen der Musik, als noch der Gesang ein Heulen über mehrere Tonstufen weg gewesen ist, von der Geburt des Tonsystems aus dem Chaos unnormierter Laute. Die alte Tonschrift zeigt entschiedene Gleichgültigkeit gegen diese Bindungen und lässt erkennen, dass der Musikübung vielmehr etwas frei Rezitierendes, Improvisatorisches eigen gewesen sein muss. Beobachtet man aber die Musik und gerade auf ihrer letzt erreichten Entwicklungsstufe genau, so merkt man ihr die heimliche Lust an, in diese Zustände zurückzukehren. Ja, es liegt im Wesen dieser seltsamen Kunst, dass sie jeden Augenblick imstande ist, von vorn zu beginnen, aus dem Nichts, bar jeder Kenntnis ihrer schon durchlaufenden Kulturgeschichte, des durch die Jahrhunderte errungenen, sich neu zu entdecken und wieder zu erzeugen. Und nun erzählt er uns eine Geschichte, die sich auf die skurrilste und nachdenklichste Weise in den Rahmen seiner diesmaligen Betrachtungen fügte. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts blühte in meiner Heimat Pennsylvania eine deutsche Gemeinde frommer Sektierer, Wiedertäufer nach ihrem Ritus. Und alle blickten in Ehrfurcht auf zu ihrem Oberhaupt, Hirten und geistlichen Vater, dem Begründer der Sekte, einem Mann namens Beißel, in dessen Charakter sich innige Gottergebenheit mit den Eigenschaften eines Seelenführers und Menschenbeherrschers, schwärmerische Religiosität mit einer kurz angebundenen Energie vereinigt hatten. Johann Conrad Beißel war von sehr armen Eltern aus Eberbach in der Pfalz gebürtig und früh verwaist. Nie hatte Beißel eine nennenswerte Bildung genossen, aber des Lesens und Schreibens hatte der Erweckte sich im Selbstunterricht mächtig gemacht, und da sein Gemüt von mystischen Gefühlen und Ideen wogte, so geschah es, dass er hauptsächlich als Schriftsteller und Dichter sein Führeramt ausübte und die Seelen der Seinen speiste. Ein Strom didaktischer Prosa und geistlicher Lieder ergoss sich aus seiner Feder zur Erbauung der Brüder und Schwestern in stillen Stunden und zur Bereicherung ihres Gottesdienstes. Sein Stil war verstiegen und kryptisch, beladen mit Metaphern, dunklen Anspielungen auf Stellen der Schrift und einer Art von erotischem Symbolismus. Die Lieder waren bestimmt, gesungen zu werden, ermangelten aber der Noten. Es waren neue Texte zu alten Melodien. Da kam eine neue Eingebung und Heimsuchung über Johann Conrad Beißel. Der Geist nötigte ihn, zu der Rolle des Dichters und Propheten diejenige des Komponisten an sich zu reißen. Schon hoch in den 50ern machte Beißel sich daran, eine eigene Musiktheorie auszuarbeiten, mit solchem Erfolg, dass er binnen kurzem die Musik zum wichtigsten Element im religiösen Leben der Siedelung machte. Die Mehrzahl der aus Europa überkommenen Choralmelodien erschienen ihm aber recht sehr gezwungen, allzu verwickelt und künstlich. Er wollte es neu und besser machen und eine Musik ins Werk setzen, die der Einfachheit ihrer Seelen besser entsprach, indem er den Dreiklang als das melodische Zentrum jeder gegebenen Tonart anzusehen beschloss. Die Musik von Ephrata, sagte uns Kretschmar, sei zu ungewöhnlich, zu wunderlich eigenwillig gewesen, um von der Außenwelt übernommen werden zu können, und darum sei sie in praktische Vergessenheit gesunken, als die Sekte der deutschen Baptisten vom siebten Tage zu blühen aufgehört habe. Aber eine leicht sagenhafte Erinnerung daran habe sich doch durch die Jahrzehnte erhalten. Es schien, als ob die Töne, unähnlich allem menschlich Gewohnten, unähnlich jedenfalls jedem bekannten Kirchengesang, engelhaft über den Köpfen der Versammlung schwebten. Und keiner, der ihn gehört, hat all seiner Lebtage diesen Gesang vergessen. »Musik« Sein Vater, so erzählt Kretschmer, habe diesen Klängen als junger Mann noch öfters lauschen dürfen und habe den Seinen noch im Alter davon berichtet. Es sei ganz unbeschreiblich gewesen, mit nichts anderem auf dieser Welt nur zu vergleichen. Mein Vater hatte in englischen, französischen und italienischen Opernhäusern gesessen. Das sei Musik für das Ohr gewesen. Die Beißels aber, ein Klang tief in die Seele. Und nicht mehr noch minder als ein Vorgeschmack des Himmels. Eine große Kunst, die, gleichsam abseits der Zeit und des eigenen großen Ganges darin, eine kleine Sondergeschichte dieser Art zu entwickeln und auf verschollenem Nebenwege zu so eigentümlichen Beseligungen zu führen vermag. So schloss der Referent. Ich weiß es, als wäre es gestern gewesen, wie ich mit Adrian aus diesem Vortrag nach Hause ging. Dieser Mann, dieser Beißel, dieser Winkeldiktator hatte ja eine belustigende Tatkraft. Seine Musikreform erinnert stark an die Stelle bei Terenz, wo es heißt, mit Vernunft albern zu handeln. Aber Adrians Verhalten zu der kuriosen Erscheinung unterschied sich von meinem doch auf so kennzeichnende Art, dass sie mich bald mehr beschäftigte als der Gegenstand selbst. Zeitblom, lass mir den Kauz in Frieden. Ich hab was für ihn übrig. Wenigstens hat er Ordnungssinn. Und sogar eine alberne Ordnung ist immer noch besser als gar keine. Du willst nicht im Ernst ein so absurdes Ordnungsdiktat, einen so kindischen Rationalismus in Schutz nehmen? Stell dir vor, wie diese Beißelhymnen geklungen haben, in denen auf jede betonte Silbe ein Ton des Dreiklangs fallen musste. Jedenfalls nicht sentimental, sondern streng gesetzmäßig, und das lobe ich mir. Komisch, sehr komisch ist es. Aber eines wirst du mir zugeben. Das Gesetz, jedes Gesetz, wirkt erkältend. Und die Musik hat so viel Eigenwärme, Stallwärme, Kuhwärme, möchte ich sagen, dass sie allerlei gesetzliche Abkühlung brauchen kann und auch selber immer danach verlangt hat. Meinst du? Wie soll ich das nicht meinen? An Stallwärme gar nicht zu vergleichen mit irgendeinem anorganischen Instrumentalklang. Abstrakt mag sie sein, die menschliche Stimme. Der abstrakte Mensch, wenn du willst. Aber das ist eine Art von Abstraktheit, ungefähr wie der entkleidete Körper abstrakt ist. Es ist ja beinahe ein Pudendum. Ich schwieg betroffen. Meine Gedanken führten mich weit zurück in unserem, in seinem Leben. Da hast du sie, deine Musik. Und ich ärgerte mich über seine Ausdrucksweise, die darauf ausging, mir die Musik zuzuschieben, als ob sie mehr meine Sache gewesen wäre als seine. Da hast du sie ganz. So war sie immer. Ihre Strenge oder was du den Moralismus ihrer Form nennen magst, muss als Entschuldigung herhalten für die Berückungen ihrer Klangwirklichkeit. Einen Augenblick fühlte ich mich als der Ältere, Reifere. Einem Lebensgeschenk, um nicht zu sagen einem Gottesgeschenk wie der Musik, soll man nicht Antinomien höhnisch nachweisen, die nur von der Fülle ihres Wesens Zeugnis geben. Man soll sie lieben. Hältst du die Liebe für den stärksten Affekt? Weißt du einen stärkeren? Ja, das Interesse. Darunter verstehst du wohl eine Liebe, der man die animalische Wärme entzogen hat. Einigen wir uns auf die Bestimmung. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich blicke nicht zurück. Und hüte mich nachzuzählen, wie viel Blätter ich aufgehäuft habe. Warum aber messe ich den Vorträgen Wendel Kretschmars eine solche Bedeutung bei? Ich nenne den Grund dafür nicht zum ersten Mal. Es ist einfach der, dass Adrian diese Dinge damals hörte, dass sie seine Intelligenz herausforderten, sich in seinem Gemüte niederschlugen, seiner Fantasie einen Stoff boten, den man Nahrung nennen mag oder Reizung. Denn für die Fantasie ist das ein und dasselbe. Man schreibt keine Biografie, ohne auch den, für den man schreibt, auf den Stand des Schülers, Neubeginners des Lebens und der Kunst zurückzuführen. Und was im Besonderen die Musik betrifft, so ist es mein Wunsch und Bestreben, sie auf ganz dieselbe Art ihrer ansichtig werden zu lassen. Die Vorträge fielen in eine Zeit, wo ich schon auf die Universität Gießen abgegangen war. Adrian trieb als Primaner unter der Einwirkung Wendel Gretschmers Privatim Englisch, ein Fach, das ja außerhalb des humanistischen Lehrbereiches liegt. Shakespeare und Beethoven zusammen bilden an Kretschmers geistigem Himmel ein alles überleuchtendes Zwillingsgestirn. Und er hat mir die Reiche der Weltliteratur eröffnet. Mich zur Beschäftigung mit der Lyrik von Shelley und Keats, Hölderlin und Novalis angeregt. Mir Manzoni und Goethe, Schopenhauer und Meister Eckhart zu lesen gegeben. Unzweifelhaft bildeten sie ein bedenkliches Plus zu den Vorbereitungen auf die Abgangsexamina. Oft sah er blass aus. Ich unterließ auch nicht Kretschmarrn, meine Besorgnis einzugestehen. Ja, lieber Freund, wenn Sie für Gesundheit sind, mit Geist und Kunst hat die denn wohl freilich nicht viel zu tun. Sie steht sogar in einem gewissen Kontrast dazu. Und jedenfalls hat das eine ums andere sich nie viel gekümmert. Den Onkel Hausarzt zu machen, der vor verfrühter Lektüre warnt, weil sie nämlich für ihn all seiner Lebtage verfrüht wäre, dazu bin ich nicht da. Auch finde ich nichts taktloser und brutaler, als begabte Jugend beständig auf ihre Unreife festnageln zu wollen und das ist noch nichts für dich, das dritte Wort sein zu lassen. Soll doch er das beurteilen? Soll er doch überhaupt sehen, wie er durchkommt? Dass dem die Zeit lang wird, bis er aus der Eischale dieses altdeutschen Marktfleckens schlüpfen kann, ist nur zu begreiflich. Da hatte ich es. Und da hatte es Kaisers Ascher. Ich ärgerte mich. Der Standpunkt des Onkel Doktors war ja gewiss auch der meine nicht. Zudem sah und begriff ich sehr wohl, dass Kretschmar sich nicht nur als Klavierlehrer und Trainer in einer Spezialtechnik genügte. Die Klavierstunden gehen zur guten Hälfte mit Unterhaltungen über Philosophie und Dichtung dahin. Alles in allem hat dein Unterricht etwas von Prinzenerziehung. Ich erinnere mich, wie er dabei mit dem ihm eigentümlichen kurzen Auflachen den Kopf abwandte, als wollte er es nicht gehört haben. Kretschmar begünstigte es sogar, dass dieser von Gescheitheit vibrierende Jüngling auch musikalisch vorauseilte und sich mit Dingen zu schaffen machte, die ein pedantischer Mentor als Allotria verpönt haben würde. Denn kaum kannte er die Noten, als er auch schon zu schreiben und auf dem Papier mit Akkorden zu experimentieren begann. Die Manie, die er damals entwickelte, sich beständig musikalische Probleme auszudenken, die er wie Schachaufgaben löste, konnte Besorgnis einflößen, da die Gefahr nahe lag, dass er dieses Ersinnen und Bewältigen technischer Schwierigkeiten bereits für Komponieren hielt. Er behielt viel für sich und ließ nur mich allenfalls in gelockerten Augenblicken teilnehmen an seinen Spekulationen, magischen Unterhaltungen seiner Musestunden. Nichts beschäftigt mich zurzeit mehr als die Umwandlung des Intervalls in den Akkord. Des Horizontalen also ins Vertikale, des Nacheinander ins Gleichzeitige. Gleichzeitigkeit ist dabei eigentlich das Primäre, denn der Ton selbst mit seinen näheren und entfernteren Obertönen ist ein Akkord und die Skala nur die analytische Auseinanderlegung des Klanges in die horizontale Reihe. Aber mit dem eigentlichen, aus mehreren Tönen bestehenden Akkord ist es doch etwas anderes. Ja. Ein Akkord will fortgeführt sein. Und sobald du ihn weiterführst, in einen anderen überleitest, wird jeder seiner Bestandteile zur Stimme. Stimme ist ein sehr gutes Wort. Denn es erinnert daran, dass die längste Zeit Musik gesungen worden ist. Der Akkord ist aber kein harmonisches Genussmittel, sondern er ist Polyphonie in sich selbst und die Töne, die ihn bilden, sind Stimmen. Ich behaupte nun, sie sind das desto mehr und desto entschiedener ist der polyphone Charakter des Akkordes, je dissonanter er ist. Die Dissonanz ist der Gradmesser seiner polyphonen Würde. Ich blickte ihn längere Zeit humoristisch fatal mit dem Kopfe nickend an. Du kannst gut werden. Ich? Erwiderte er, nach seiner Art sich abwendend. Ich spreche ja von der Musik, nicht von mir. Ein kleiner Unterschied. Adrian hielt gar sehr auf diesen Unterschied und sprach über Musik nur wie über eine fremde Macht, ein wunderliches, ihn aber persönlich nicht berührendes Phänomen, sprach von ihr kritisch distanziert und gewissermaßen von oben herab. Während er als Pianist sich an Stücken versuchte wie Schumanns Kinderszenen, gewann er mit großer Schnelle, ja fast überstürzter und überlastender Weise einen zwar inkohärenten, im Einzelnen aber intensiven Überblick über die vorklassische, klassische, romantische und spätromantisch-moderne Produktion, und zwar nicht nur die deutsche, sondern auch die italienische, französische, slawische, natürlich durch Kretschmar, der selbst zu verliebt war in alles, aber auch alles in Tönen geschaffene, als dass er nicht darauf hätte brennen sollen, einen Schüler, der zu hören wusste wie Adrian, in diese gestaltungsvolle, an Stil, Nationalcharakteren, Traditionswerten und Persönlichkeitsreizen, historischen und individuellen Abwandlungen des Schönheitsideals unerschöpflich reiche Welt einzuführen, durch Vorspielen am Klavier, versteht sich, ganze Unterrichtsstunden, und zwar unbekümmert verlängerte Unterrichtsstunden, gingen einfach damit hin, dass Kretschmar dem Jüngling vorspielte von Brahms und Bruckner, Schubert, Robert Schumann und von Neueren und Neuesten, das müssen Sie sich gezogen denken, dazwischen von Tschaikowski, Borodin und Rimsky-Korsakow, Fagott Solo, von Anton Dvorak, Berlioz, César Franck und Chabrier, Flöte, mach diese Fioritur. Wobei er von einem zum anderen, vom Hundertsten ins Tausendste kam, hineinschreiend, kommentierend, charakterisierend, wie wir es von seinen gemeinnützigen Vorträgen her kennen. Die kleine Trompetenfanfare, da lasse ich aus. Ich habe nur zwei Hände. Man konnte in der Tat nicht fesselnder, eindringlicher, lehrreicher vorgespielt bekommen. Und Kretschmar hatte angefangen, ihn mit der Orchestrierung kurzer klassischer Musikstücke, einzelner Klaviersätze von Schubert und Beethoven zu beauftragen, auch mit der Instrumentierung der Klavierbegleitung von Liedern, Übungsarbeiten, deren Schwächen und klangliche Missgriffe er ihm dann nachwies und verbesserte. In diese Zeit fiel Adrians erste Bekanntschaft mit der glorreichen Kultur des deutschen Kunstliedes. Welche fruchtbaren Gesprächsgegenstände! Habe ja doch nichts begangen, dass ich Menschen sollte scheuen. Welch ein törichtes Verlangen treibt mich in die Wüsteneien. Diese Worte habe ich ihn aus Schuberts Winterreise, die melodische Diktion andeutend, vor sich hinsprechen hören. Und dabei, zu meiner unvergessenen Bestürzung, Tränen in seine Augen treten sehen. In den Michaelis, den Weihnachtsferien, fuhr Kretschmar mit ihm, die Zustimmung des Onkels eingeholt, zu vorfallenden Opern und Konzertaufführungen in unferne Städte. So mochte er die kindlich feierliche Esoterik der Zauberflöte in seine Seele schließen, die bedrohliche Anmut des Figaro, die Dämonie in Webers ruhmreich gehobenem Singspiel vom Freischützen, verwandte Gestalten schmerzlich düsterer Ausgeschlossenheit wie die des fliegenden Holländers, endlich die erhabene Humanität und Brüderlichkeit des Fidelio mit der großen Ouvertüre in C, die vor dem Schlussbilde gespielt wurde. Tagelang hielt er die Partitur der Nummer 3 an sich und las darin, wo er ging und stand. »Lieber Freund, wahrscheinlich hat man nicht auf mich gewartet, dass ich es feststellte, aber das ist ein vollkommenes Musikstück.« Klassizismus, ja, raffiniert ist es in keinem Zuge, aber es ist groß. Eine Bekundung höchster Tatkraft, nichts weniger als abstrakt, aber gegenstandslos. Einer Tatkraft im Reinen, im klaren Äther. Wo kommt denn sowas im Weltall noch einmal vor? Wir Deutschen haben aus der Philosophie die Redewendung an sich übernommen und brauchen sie alle Tage, ohne uns viel Metaphysik dabei zu denken. Aber hier hast du's. Solche Musik ist die Tatkraft an sich, die Tatkraft selbst, aber nicht als Idee, sondern in ihrer Wirklichkeit. Ich gebe dir zu bedenken, dass das beinahe die Definition Gottes ist. Imitatio Dei. Mich wundert, dass das nicht verboten ist. Ich mag es nicht schön nennen, das Wort Schönheit war mir immer halb widerwärtig. Es hat so ein dummes Gesicht und den Leuten ist lüstern und faul zumut, wenn sie es sagen. Aber es ist gut, gut im Extrem. Es könnte nicht besser sein. Es dürfte vielleicht nicht besser sein. So sprach er. Ein mächtiger Schub musikalischer Kenntnisnahme und erregter Beteiligung ging damals in sein Leben, um dann für Jahre wenigstens scheinbar völlig zum Stillstand zu kommen.